Also, als mich der Bach Shalom vor anderthalb Jahren gefragt hat, ob ich was zu dem Thema Antiimperialismus sagen könnte, habe ich erstmal gesagt, warum ich? Das ist nicht mein Thema. Ich komme auch nicht aus der antiimperialistischen Linken, obwohl ich ein bisschen älter bin, glaube ich, als die meisten hier. Und dann sagten mir aber die Leute von Bach Shalom, ja, aber wir bräuchten da mal so ein bisschen auch eine historische Einführung. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe durchaus in meiner Dissertation, die sich eigentlich mit Antisemitismus in der Kommunistischen Partei während der Weimarer Republik beschäftigt, habe ich auch ein paar Sachen zur Geschichte der antiimperialistischen Position. Und genau, das werde ich heute Abend vorstellen. Also ich werde mich wenig mit aktuellen antiimperialistischen Positionen beschäftigen. Da gibt es auch, denke ich, vom Niveau noch einen großen Unterschied zu dem, wie sich das in den 20er Jahren entwickelt hat. Sondern ich werde mich eben vor allen Dingen mit der Entstehung dieser Position im Laufe der 20er Jahre beschäftigen. Ich werde dazu aber zurückgehen in die Jahre vor und während dem Ersten Weltkrieg. Also mit den ersten theoretischen Auseinandersetzungen von Lenin und von Luxemburg. Und ich werde mit Lenin beginnen und werde dann, weil es die wirkungsmächtigere Position gewesen ist, werde dann am Beispiel der 20er Jahre zeigen, wo sich auch schon die Schwierigkeiten dieser Position deutlich gemacht haben und werde mit meinen Ausführungen historisch noch vor 1933 enden. Es werden aber die ganze Zeit über aktuelle Bezüge deutlich werden, da bin ich relativ sicher. Und werde dann zum Schluss auf Rosa Luxemburgs Kritik, die, ich würde sagen, leider keine große Rolle gespielt hat für die ganze Entwicklung der Kritik, ihre Position dazu vorstellen. Ich will nochmal vielleicht an eine Sache erinnern, die von der man in Berlin auch gehört hat, die ich in Hamburg nicht erzählen müsste, weil sie noch allen Leuten präsent ist, womit antiimperialistische Linke so berühmt werden. Im Jahr 2009 haben antiimperialistische Linke in Hamburg die Vorführung des Films Warum Israel von Claude Lanzmann in einem Hamburger Hinterhofkino blockiert und verhindert und haben die Kinogäste als Judenschweine beschimpft. Ich glaube, davon haben einige hier gehört und das ist das, was ich eben auch eingangs meinte mit dem Niveauunterschied. Also mit solchen Leuten hat auch Lenin bei aller Kritik an Lenins Position hat Lenin überhaupt nichts gemein. Für diejenigen von euch, die davon schon gelesen haben in den letzten Jahren, was vielleicht noch nicht überall sich herumgesprochen hat, selbst die Hamburger NPD ist auf diese Anti-Ims aufmerksam geworden und hat ein halbes Jahr nach diesem Vorfall, also nach dieser Verhinderung der Filmvorführung, diesen Anti-Ims ein Gesprächsangebot auf ihrer Webseite gemacht. Die kann man auch bis heute nachlesen. Ich glaube, eigentlich sind alle Worte, die im Titel dieser Veranstaltung genannt werden, geläufig. Das Einzige, was ich im Vorfeld gelesen habe, was ein bisschen für Irritation gesorgt hat, ist der Begriff marxistisch-leninistisch. Ich will dazu nur so viel sagen, das ist kein Begriff, der von Marx stammt, das ist auch kein Begriff, der von Lenin stammt, sondern es ist ein Begriff, der erst später gekommen ist. Man kann darüber streiten, wann eigentlich dieser Begriff passend ist. Es gibt Leute, die sagen, eigentlich kann man erst von einer marxistisch-leninistischen Position seit 1938 sprechen. Also da wäre das eigentlich ein anderer Begriff für Stalinismus. Ich würde dafür halten, dass man bereits in den 20er Jahren, dass sich in den 20er Jahren diese Position schon weitgehend entwickelt hat. Aber nur, dass deutlich ist, weil ich habe gelesen auf irgendwelchen Blogs, dass das für Irritation gesorgt hat, es heißt nicht im strengen Sinne eine marxistische und eine leninistische Position, sondern ist eine eigene Sache. Und was man sich darunter vorzustellen hat, wird hoffentlich im Laufe meines Vortrags deutlich. Ich habe gesagt, mein Versuch ist ein bisschen, das auf einem anderen Niveau zu verhandeln. Wenn man jetzt sich idealtypisch mit der antiimperialistischen Position beschäftigen will, dann bedeutet diese Position, dass die Bedingung für die Emanzipation, für die soziale Befreiung, die Bedingung dafür ist die Befreiung vom Imperialismus, das heißt von einer fremden Herrschaft, oft verkörpert in den USA, also diese Position ist ja bis heute verbreitet und auch populär. Und das heißt, die Bedingung für die soziale Befreiung ist eigentlich die nationale Befreiung. Das würde ich sagen, ist so die idealtypische Beschreibung einer antiimperialistischen Position. Also erstmal geht es gegen den Imperialismus und damit geht es letztlich automatisch um eine auch soziale Befreiung. Kurz nach der Gründung der Kommunistischen Internationale 1919 hat die Komintern, also die Kommunistische Internationale, versucht, global zwei politische Strömungen zu vereinen. Und jetzt zitiere ich, wie es Lenin 1920 ausgedrückt hat, nämlich zum einen die Rätebewegung der fortgeschrittenen Arbeiter aller Länder. Das ist jetzt nicht überraschend, also alles, was man irgendwie als bewusstes Proletariat bezeichnen könnte. Und zum zweiten alle nationalen Befreiungsbewegungen der Kolonien und der unterdrückten Völker. Das war die große Hoffnung, die die Komintern 1919, 1920 formulierte. Dabei unterschieden Vertreterinnen und Vertreter der Komintern zwar einerseits zwischen Proletariat und Volk oder Nation, und andererseits wollten sie den Nationalismus in den Kolonien nicht überwinden, sondern vielmehr fördern. Und in diesem Kontext tauchen dann Parolen auf, wie China den Chinesen, während gleichzeitig natürlich ein Slogan wie Deutschland den Deutschen nicht gegangen wäre. Da ich mich hier in Berlin befinde, und ich weiß, hier gibt es ein sehr großes historisches Bewusstsein, letztens ist es mir in Regensburg auch schon begegnet, einige von euch kennen möglicherweise das Lied Der Rote Wedding. Und ihr kennt es vielleicht auch in der Version, die erst, also die nicht die Originalversion aus den 20er Jahren ist, sondern die Version, die Ernst Busch vor allem berühmt gemacht hat. Wenn ihr da mal die letzte Strophe durchhört, dann werdet ihr die Zeile hören, Deutschland den Deutschen. Und die Hoffnung ist tatsächlich, wenn man sich gegen die Nazis verteidigt, dann gehört Deutschland wieder den Deutschen. Also, aber das ist tatsächlich nur eine Randbemerkung. Ansonsten hätte sich die KPD nicht auf diesen Slogan verständigt. Aber, und das ist ja eben das Besondere, trotzdem im Hinblick auf die sogenannte Dritte Welt oder die Entwicklungsstaaten durchaus Slogans wie China den Chinesen. Und was da problematisch dran ist, wird Teil meines Vortrags sein. Ich werde mich relativ viel auf die, wenn es um politische Praxis jedenfalls geht, relativ viel auf die Kommunistische Partei Deutschlands, die KPD, während der Weimarer Republik beziehen. Und die KPD verabschiedete 1930 ihr zweites Parteiprogramm seit der Gründung der Partei. Und dieses Programm hatte den Namen, die Programmerklärung zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes. Die besondere Pointe dieses Parteiprogramms, also 1930 verabschiedet, zu einem Zeitpunkt, als die NSDAP schon sehr erfolgreich geworden war in Deutschland. Die besondere Pointe bestand darin, der NSDAP nicht nur vorzuhalten, dass sie keine sozialistische Arbeiterpartei ist, wie die NSDAP es dem Namen nach beanspruchte, sondern dass die NSDAP auch keine nationale Partei wäre und dass die einzige nationale Partei die KPD wäre, vom ganzen Parteienspektrum. Also das so ein bisschen schon mal in welche Richtung es im Laufe meines Vortrags geht. Okay, jetzt beginne ich mit Lenin. Von Lenin gibt es eine Broschüre, 1916 veröffentlicht, Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus. Die Parole, die ich schon genannt habe, die im Laufe der 20er Jahre entstanden ist, die eine Ergänzung zu dem berühmten Slogan aus dem Kommunistischen Manifest von Karl Marx und Friedrich Engels darstellte, also die neue Parole Proletarier aller Länder und unterdrückte Völker der Welt, vereinigt euch. Und die genau das, was Lenin, wie ich eben zitiert habe, auch versucht hat, also zwei Sachen zusammenzubringen. Diese Position passte eben auch besonders gut, oder diese Parole passte besonders gut zu Lenins Kritik des Imperialismus, die er 1916 veröffentlichte, und sie passte nicht zu Rosa Luxemburgs Kritik des Imperialismus, die sie bereits 4 Jahre zuvor publiziert hatte und auf die ich, wie gesagt, zum Schluss zu sprechen komme. Es ist auch interessant, dass sich die marxistische Linke theoretisch mit den politökonomischen Ursachen des Imperialismus zu einer Zeit beschäftigte, als das Zeitalter, das klassische Zeitalter des Imperialismus eigentlich schon zu Ende war. Also man sagt immer, es endet in dem Sinne mit dem Ersten Weltkrieg. Und um den Beginn des Ersten Weltkriegs wurden diese Schriften veröffentlicht. Also 1912 Rosa Luxemburg, ihre 400 Seiten starke Untersuchung Die Akkumulation des Kapitals, ein Beitrag zur ökonomischen Erklärung des Imperialismus, und 4 Jahre später Lenin mit der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus. Während in Rosa Luxemburgs Buch der Imperialismus auf einer auf internationaler Ebene geführten Konkurrenzkampf um die verbliebenen nicht-kapitalistischen Gesellschaften bezeichnet oder die noch nicht durchkapitalisierten Bereiche der Welt, wörtlich definierte Luxemburg die imperialistische Phase der Kapitalakkumulation als die Phase der Weltkonkurrenz des Kapitals, stellte Lenin in seiner relativ dünnen Broschüre mit etwas mehr als 100 Seiten den Imperialismus als eine neue Weltordnung dar. Er bezeichnete die Aufteilung der Welt, die die Monopole vorgenommen hätten, als eine Form der Vergesellschaftung. Und jetzt kommt ein längeres Lenin-Zitat. In seinem imperialistischen Stadium führt der Kapitalismus bis dicht an die allseitige Vergesellschaftung der Produktion heran. Er zieht die Kapitalisten gewissermaßen ohne ihr Wissen und gegen ihren Willen in eine Art neue Gesellschaftsordnung hinein, die den Übergang von der völlig freien Konkurrenz zur vollständigen Vergesellschaftung bildet. Zentral für Lenins Definition des Imperialismus aber der Begriff Finanzkapital. Und damit sind wir dann auch schon bei Begriffen, die heute wieder geläufiger sind als vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren. Diesen Begriff hatte Lenin von den Marxisten und späteren Sozialdemokraten Rudolf Hilferding übernommen. Für Lenin hat sich der Kapitalismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts entscheidend verändert. Und seine Definition für den Begriff Imperialismus basierte auf diesem Begriff des Finanzkapitals und lautete, Zitat, das 20. Jahrhundert ist also der Wendepunkt vom alten zum neuen Kapitalismus, von der Herrschaft des Kapitals zu der Herrschaft des Finanzkapitals. Also demnach war der Ausdruck Herrschaft des Finanzkapitals ein anderer Begriff für Imperialismus. Denn, so die Argumentation von Lenin, es war das Finanzkapital, das, Zitat, im buchstäblichen Sinne des Wortes seine Netze über alle Länder der Welt auswirft. Das Verwirrende, vielleicht auch aus heutiger Perspektive, ist, dass Lenin mit Finanzkapital nicht nur den Finanzsektor meinte, also nicht nur den ganzen Bereich der Aktien, der Banken, Börse. Bei Lenin bezeichnet der Begriff Finanzkapital erstens die stärkere Monopolisierung innerhalb von Industriezweigen, zweitens die unmittelbare Beteiligung von Banken am industriellen Sektor, also bis hierhin würde ich sagen, kommt dann das noch geläufig vor, wenn man den Begriff heute hört. Aber drittens, und das ist sehr wichtig für die Kritik des Imperialismus, drittens bedeutete dieser Begriff auch die territoriale Aufteilung der Erde unter die kapitalistischen Großmächte. Also insofern implizierte er bereits die imperialistische neue Weltordnung. Der Begriff Finanzkapital diente auch dazu, einen Prozess, den man heute Globalisierung nennt, greifbar zu machen, indem man ihn personalisiert. Obwohl Lenin betonte, dass die Kapitalisten die Welt nicht etwa aus besonderer Bosheit unter sich aufteilen, sondern weil die erreichte Stufe der Konzentration sie zwingt, diesen Weg zu beschreiten, um Profite zu erzielen, kreierte er mit seiner Analyse ein Feindbild. Das las sich dann folgendermaßen in einem Kapitel, das auch noch die Überschrift trug, Parasitismus und Fäulnis des Kapitalismus. Und darin hieß es, der Imperialismus bedeutet eine ungeheure Anhäufung von Geldkapital in wenigen Ländern, das, wie wir gesehen haben, 100 bis 150 Milliarden Franc in Wertpapieren erreicht. Daraus ergibt sich das außergewöhnliche Anwachsen der Klasse oder richtiger der Schicht der Rentner, das heißt Personen, die vom Couponschneiden leben, Personen, die von der Beteiligung an irgendeinem Unternehmen völlig losgelöst sind, Personen, deren Beruf der Müßiggang ist. Und diese Darstellung bot ein relativ klares Feindbild. Auf der einen Seite die arbeitenden produktiven Massen und auf der anderen Seite die kleine Gruppe der Rentiers, die lediglich parasitär existieren würden. Dieses Bild von den Massen war bei Lenin nicht nationalistisch aufgeladen, auch wenn er die Massen als das Volk oder die Völker bezeichnete. Das Entscheidende ist aber an dieser Darstellung von Lenin, dass sie weiterentwickelt wurde im Laufe der 20er Jahre und die Kommentaren unterstellte in diesen Jahren, mit einer Gegenüberstellung von Finanzkapital auf der einen Seite und Massen oder Völker oder Nationen auf der anderen Seite, so etwas wie einen globalen Klassenkampf, als würden alle Unterdrückten auf der einen Seite die gleichen Ziele verfolgen und die verschiedenen Akteure in den Banken, an den Börsen, in Aktiengesellschaften, Aufsichtsräten auf der anderen Seite auch ein gemeinsames und einziges Interesse. In Bezug auf die Leute, die auf Erwerbsarbeit angewiesen sind, könnte man sagen, das wäre ja zu wünschen, dass sie ein gemeinsames Ziel verfolgen, aber wer sich in politischen Auseinandersetzungen befindet, weiß, dass es nicht so ist. 1924 erschien in Deutschland eine Broschüre, die als Einführung in den Marxismus-Leninismus gedacht war für junge KPD-Mitglieder. Die hatte den Titel Das politische Grundwissen des jungen Kommunisten. Und in dieser Broschüre wurde die Weltlage folgendermaßen dargestellt. So entpuppt sich das Finanzkapital als eine ganz gewaltige ökonomische und politische Herrschaft einiger weniger. In wenigen Händen befindet sich die Macht über ganze Völker und Nationen. Also da merkt man, was aus Lenins Darstellung schon geworden war in wenigen Jahren. Und das heißt, vermittels dieses Begriffs oder dieses Konzepts Finanzkapital drehte sich auch die Darstellung von Ursache und Wirkung allmählich um. Also aus dem, was man in Marx'scher Tradition als Folge oder als Bestandteil der kapitalistischen Produktionsweise beschreiben könnte, also dass es so etwas gibt wie einen Finanzsektor, wurde in solchen Darstellungen wie in der eben erwähnten Broschüre Das politische Grundwissen des jungen Kommunisten eine Art eigenständiger Akteur, der die Ursache für die Ungerechtigkeit darstellte und die Ursache für die ungesunde Profitmaximierung. Ich glaube, dass diese Position an eine fetischisierte Vorstellung von Kapitalismus und Ausbeutung anknüpfte und dass sie deswegen auch mehr war als ein einfacher taktischer Fehler. Ich glaube, dass die Vorstellung, dass es darum geht, sich von der Fremdherrschaft zu befreien und dass man die nationale Befreiung in den Kolonien vorantreiben müsste, deswegen so attraktiv schien, weil sie zu einem Bild passte, wie man sich von Kapitalismus befreit. Also ganz, oder nicht ganz oft, aber wiederkehrend und quasi durchgehend findet man in Veröffentlichungen der KPD eine Darstellung, dass die Befreiung vom Kapitalismus so etwas ist wie die Befreiung von einer Fremdherrschaft. Das beginnt erstmal damit, dass Kapitalismus personifiziert wird, nämlich in den Kapitalisten. Und dann heißt die einfache Losung, man muss die Kapitalisten vertreiben und dann ist man unter sich und dann ist man auch auf dem Weg zum Sozialismus. Besonders deutlich ist das mal geworden 1925 auf der Titelseite der Tageszeitung der KPD, die Rote Fahne. Auf dieser Titelseite sieht man ein Bild, was, glaube ich, die meisten von euch schon mal irgendwo gesehen haben, in abgewandelter Weise. Nämlich, man sieht einen riesigen, muskulösen, ich will fast sagen, natürlich männlichen Arbeiter mit freiem Oberkörper, kräftig, gesund und so weiter. Stolz steht er da. Mit dem einen Bein steht er in einer Dorflandschaft, mit dem anderen Bein steht er in der Industrielandschaft und er hält in seinen riesigen Händen zwei sehr viel kleinere Männer. Der eine durch seine Kleidung mit Zylinder und Frack als Kapitalist zu erkennen, der andere durch seine Kleidung als Großgrundbesitzer zu erkennen. Und darüber stand ein ganz simples Slogan. Entfernt die Parasiten, wählt Kommunisten. Ja, das ist die Vorstellung, die ich meine, mit an die anknüpfen konnte zu denken, so wie wir uns vom Kapitalismus befreien, indem wir uns von den Kapitalisten, den Parasiten befreien, so kämpfen auch die Unterdrückten in den Kolonien und so weiter gegen die Fremdherrschaft, gegen die Ausbeutung dort. Ich habe übrigens letztens bei einer Diskussion gehört, aber das ist doch nur eine Metaphorik, also diese Redeweise von den Parasiten. Und dann hat auch noch jemand gesagt, und das ist doch eigentlich im Grunde genommen genau das, was Karl Marx auch beschreibt mit den ökonomischen Charaktermasten. Da muss man aber sagen, nee, es ist genau das Gegenteil von dem, was Karl Marx mit den Charaktermasten beschreibt. Weil deswegen spricht ja Marx von den Charaktermasten. Das heißt, wenn man eine bestimmte Gesellschaftsordnung überwunden hat, die kapitalistische, dann gibt es auch nicht mehr die Charaktermasten. Wenn man aber sagt, Personen sind für die Gesellschaftsordnung verantwortlich, dann dreht man genau dieses Verhältnis um. Man sagt nicht, die Rolle der Menschen verschwindet mit der Gesellschaftsordnung, sondern mit den Menschen, wir müssen die Menschen verjagen oder töten und damit verschwindet die Gesellschaftsordnung. Ich habe schon eine Überschrift zitiert von Lenin, nämlich Parasitismus und Fäulnis des Kapitalismus. Es ist nicht verwunderlich, dass auch Stalin solche Metaphorik benutzte. Und das war eben auch nicht nur, wenn man sich die politische Praxis in der Sowjetunion anguckt, in der frühen Sowjetunion, der Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre, da muss man auch sagen, diese Vorstellung von entfernte Parasiten ist eben auch nicht nur eine Metaphorik, wie es das vielleicht noch in den Jahren während des Ersten Weltkriegs war, wenn gelegentlich auch bei Rosa Luxemburg von Parasiten die Rede ist, sondern aus dieser Metaphorik wurde allmählich auch tatsächlich ein biologistisches Politikverständnis, was spätestens offensichtlich wurde mit der Verfolgung von den Kulaken in der frühen Sowjetunion. Also die Vorstellung, man muss jetzt die Gesellschaft reinigen von diesen kapitalistischen Elementen und das wäre entscheidend für den weiteren Weg zum Sozialismus. Wenn es übrigens irgendwelche Verständnisfragen gibt, die ich kurz beantworten kann, dann könnt ihr auch gerne dazwischen rufen. Ja, ich hätte eine ganz kurze Frage. Du meintest, das Bild von den Massen sei bei Lenin nicht nationalistisch aufgeladen, obwohl er vom Volk und von den Völkern spricht. Warum? Also obwohl in der Tradition von Lenin der Nationalismus unter Stalin sehr stark wurde, war das ein Punkt, der Lenin persönlich nicht interessiert hat. Also er spricht dann immer von Nationen, aber man merkt, es ist überhaupt nicht nationalistisch gedacht in dem Sinne und es ist auch wirklich eine Frage, die Lenin relativ kalt lässt. Also eine Form von Wir-Gefühl oder so etwas oder nationale Gefühle zu schüren, was man ja durchaus an der Art, wie Texte formuliert werden, merken kann. Das findet sich quasi diese Stilisierung des Sowjetrussen, genau. Quasi Stalin dann nur Russisch wurde, gab es bei Lenin dann. Genau, nicht. Genau. Also Lenin war auch wirklich schlicht desinteressiert. Also deswegen mitunter auch sind manche Formulierungen vielleicht auch deswegen gefährlich gewesen, weil er da vergleichsweise naiv war. Aber es war einfach eine Art von Politik, die Lenin total fremd war, soweit ich das beurteilen kann. Aber ich befinde mich da, glaube ich, auch in Gesellschaft von Leuten, die sich mit dem Lenin-Texten noch besser auskennen, als ich das tue. Frage. Ja. Und hast du gerade den Begriff des biologistischen Politikverständnisses benutzt, den ich gar nicht kenne und den ich aber spannend finde? Und ich würde ihn gerne besser verstehen. Ich kann ihn jetzt für mich verstehen in Bezug auf Antisemitismus, was also eine Rassifizierung von Juden und Jüdinnen geht, aber in Bezug auf die Nacken kann ich das gar noch nicht ausführen. Also ich würde sagen, essentialistisch ist es auf jeden Fall, wieso ist es biologistisch? Biologistisch, ja, es ist, glaube ich, eine ähnliche Denkweise. Ich benutze biologistisch, weil die Metaphorik oft mit biologistischen Begriffen. Also Parasiten ist ja so Sprache aus dem Tierreich und ist eine Vorstellung, das ist vielleicht auch nochmal entscheidend, gut, dass du nachfragst, das Entscheidende, also wenn man jetzt nur das Bild, was ich eben beschrieben habe, nimmt, dann könnte man sagen, das ist erstmal nur falsch. Man kann nicht die Gesellschaft dadurch überwinden, dass man bestimmte Leute rauswirft. Damit ändert sich an den gesellschaftlichen Verhältnissen noch nichts, weil dann werden diese Positionen, die diese Leute ausgefüllt haben, von anderen Leuten ausgefüllt. Wenn man aber dann dazu sagt, das sind Parasiten, dann sagt man ja, das Dorf und die Industrie, die bestehen auch ohne jegliche Verwaltungsorgane, ja, was ja zum Teil die Kapitalisten machen, sondern die sind schlicht überflüssig und so wie auch im Pflanzenreich, man entfernt die Parasiten und dann geht es den Blumen und Bäumen besser. Und das ist diese Vorstellung, die ich meine mit der biologistischen Politik. Man muss die Gesellschaft befreien von diesen schädlichen Elementen. Okay, das war im Grunde genommen auch schon der Lenin-Part. Jetzt geht es darum, was die KPD in den 20er Jahren daraus gemacht hat. Oder auch was die Kommentaren, also die Kommunistische Internationale, aus diesen Denkweisen gemacht hat. Dabei wird sich auch eine Steigerung wird dabei erkennbar werden. Also der Begriff Finanzkapital blieb ganz zentral für die KPD und für den Marxismus-Leninismus in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also auch noch weit über die Weimarer Republik hinaus. Einige von euch kennen vielleicht auch die berühmte Dimitrov-Formel zur Erklärung des Faschismus. dass der Faschismus eben auch eine Form des, der besonders brutalen und so weiter Herrschaft des Finanzkapitals sei. Also da taucht auch wieder der Begriff Finanzkapital auf. Das zeigt auch, dass der Begriff in seiner Bedeutung ambivalent blieb und je nach historischem Kontext auch auf verschiedene Weise verwendet werden konnte. Die Fokussierung auf das Finanzkapital bot außerdem, und das ist, glaube ich, ein Grundzug dieses Begriffs, bot die Möglichkeit, die Probleme des Kapitalismus, der kapitalistischen Gesellschaft auf äußere Einflüsse zurückzuführen. Das wird an einer immer noch lesenswerten Darstellung deutlich, die man heutzutage noch im Geschichtsstudium bekommt, als Überblicksdarstellung über die Weimarer Republik, nämlich das Buch Die Geschichte der Weimarer Republik von Arthur Rosenberg. Arthur Rosenberg war Mitglied der KPD bis 1927. Und der schrieb in den 30er Jahren eine immer noch ganz gute, lesenswerte Geschichte der Weimarer Republik und versuchte, die Situation in den 20er Jahren zu beschreiben. Und ich werde jetzt zwei Zitate nacheinander von ihm vorlesen. Und im ersten Zitat wird deutlich, dass er in der klaren Tradition von Lenin steht. Und im zweiten Zitat wird dann deutlich, wo sich auch genau dieses Biologistische wieder einschleicht in seiner Beschreibung der wirtschaftlichen Verhältnisse. Also er sagt zunächst, der vorherrschende Einfluss des Finanzkapitals ist zwar für die neueste Epoche des Kapitalismus im Allgemeinen charakteristisch. Also, das ist ein ganz klarer Lenin-Bezug. Aber in Deutschland nahm diese Erscheinung in den Jahren der Stabilisierung der Republik, also in den Jahren 1924 bis 1928, geradezu fantastische Formen an. Und jetzt kommt das andere Zitat. Der ungesunde und abnorme Charakter der deutschen Wirtschaft in diesen Jahren zeigte sich in dem Übergewicht der Finanzierungstechnik über das eigentliche Warengeschäft. Eine Brauerei ist in normalen Zeiten eine Einrichtung, um Bier herzustellen und mit Nutzen zu verkaufen. Ein Restaurant soll Speisen absetzen und ein Theater den Zuschauerraum füllen, Stücke geben. Jetzt dient die Brauerei, das Restaurant und das Theater nicht mehr ihren natürlichen Zwecken, sondern sie waren nur noch das Objekt von Finanzspekulation. Also man kann auch sagen, Arthur Rosenberg versucht hier einfach nur so den Zeitgeist zu beschreiben. Es ist gar nicht seine eigene Position, aber das Verblüffende ist schon, in dem Moment, wo er versucht, das zu beschreiben und auch gleichzeitig eine Beschreibung der Realität vorzunehmen, macht er eben eine Unterscheidung von normalen Zwecken, natürlichen Zwecken der kapitalistischen Vergesellschaftung und der kapitalistischen Produktionsweise und einer ungesunden, sozusagen entarteten Erscheinung, die dann auch mit dem Finanzkapital zusammenhängt. Wenn man dagegen im Marx Kapital liest, dann sind natürlich die normalen Zeiten und die normalen Zwecke, dient auch die Ware dazu, Profit zu maximieren. In einem ganzseitigen Beitrag für die Rote Fahne, übertitelt mit Das neue Finanzkapital, erschienen 1926, wurde das Machtzentrum des Finanzkapitals in den USA verortet. Die Monopolisierung der deutschen Industrie stehe, hieß es, unter dem Kommando des amerikanischen Finanzkapitals. In einem anderen Beitrag mit dem bemerkenswerten Titel Ein amerikanisch-deutsches Überfremdungskonsortium aus dem gleichen Jahr hieß es, es bildet sich ein neues Finanzkapital. Aber dieses neue Finanzkapital, das an dem deutschen Industriekapital emporwächst, gehört ökonomisch und politisch zum amerikanischen Imperialismus. Die deutschen Banken, die sich dazu hergeben, mit einem Fünftel sich am Überfremdungstrust zu beteiligen, sind nichts weiter als die deutschen Agenten der amerikanischen Finanzkapitalisten. Die Hauptursachen für die Verelendung in Deutschland lagen demnach nicht in Deutschland, sondern im Ausland. Die deutsche Industrie war nach diesem Beitrag ein an sich neutraler Ort, der fremden Interessen unterworfen war. Trotzdem war der Antiamerikanismus zu dieser Zeit, wenn man die Rote Fahne jedenfalls liest, noch lange nicht so stark ausgeprägt wie nach 1945. Also die Nation oder das Reich, das immer noch als die Verkörperung des Imperialismus galt, war hingegen Großbritannien. Gleichwohl sprachen sich schon Mitte der 20er Jahre Beiträge in der Roten Fahne gegen die Amerikanisierung der deutschen Kultur aus. Die Überschriften lauteten dann die deutsche Philosophie im Dienste des amerikanischen Imperialismus oder Amerikanisierung des deutschen Films. Aber es waren kleinere Beiträge. Und jetzt komme ich zu einem nach wie vor aktuellen Thema und so ein bisschen auch einem Thema, für das der Lag Shalom steht oder Lag Shalom steht. Nämlich der Frage, was diese Denkweise mit Antisemitismus zu tun haben könnte. Die Fokussierung auf das Finanzkapital, auf das, was man die abstrakte Dimension des Kapitalismus nennen könnte, bedeutete noch eine weitere bemerkenswerte Verschiebung. Gerhard Hannloser hat in seinem Buch Krise und Antisemitismus geschrieben über die Arbeiterklasse des frühen 20. Jahrhunderts. Sie sei deswegen weniger anfällig für den Antisemitismus gewesen, weil sich die Kritik nicht am Zins festgemacht habe, sondern am Profit des Kapitalisten, der aufgrund der Mehrwertabschöpfung, also der Ausbeutung der eigenen Arbeitskraft, entsteht. Das änderte sich folglich in dem Maß, in dem sich die Kritik am Kapitalismus auf das Finanzkapital konzentrierte. Bis heute wird darüber diskutiert, inwiefern eine solche Ausrichtung strukturell antisemitische Züge trägt. Wenn es zum Beispiel um Attac oder die Occupy-Bewegung oder auch die Linkspartei geht. Im wissenschaftlichen Kontext habe ich den Begriff strukturell antisemitisch das erste Mal 2002 in dem sehr lesenswerten Buch von Thomas Hauri gelesen, die Untersuchung über den Antisemitismus in der frühen DDR mit dem Titel Antisemitismus von links. Und Thomas Hauri benutzte den Begriff strukturell antisemitisch, um Lenins Imperialismuskritik zu kennzeichnen. Lenins Texte wiesen, so Hauri, zwar nicht inhaltlich, wohl aber strukturell eine Nähe zum Antisemitismus auf. Der Ausdruck strukturell sollte dabei betonen, dass es sich nicht um die Intention Lenins handelte. Lenin hatte sich stets gegen Judenfeindschaft ausgesprochen und dafür auch wirklich einiges in Bewegung gesetzt. Und auch die Gesetzgebung war entsprechend in Sowjetrussland. Aber gewisse Vorstellungen, die sich bei Lenin fanden, könnten, so die Argumentation von Thomas Hauri, sich gegen die Intention ihres Schöpfers richten. Und zugleich betont der Begriff struktureller Antisemitismus einen irgendwie gearteten, aber dann doch notwendigen Zusammenhang zwischen der Struktur und einem späteren Inhalt. Und ich glaube, deswegen führt dieser Begriff auch bis heute zu Diskussionen, die nicht enden wollen. Ich glaube, dass der Begriff struktureller Antisemitismus, so wie Thomas Hauri ihn vor mehr als 10 Jahren verwendet hat, seine Berechtigung hatte. Aber ich glaube, dass er die Sache nicht ganz trifft oder dass er zumindest einen falschen Eindruck erweckt. Denn der Zusammenhang zum Antisemitismus entsteht nicht quasi automatisch aus strukturellen Gemeinsamkeiten, sondern es braucht dazu einen antisemitischen Kontext. Also einen historischen Kontext, in dem Juden, und das passiert seit Jahrhunderten, mit Geld, mit schnellem Reichtum, mit Kapital und Macht assoziiert werden. Das passiert eben nicht nur in der Linken, sondern in allen gesellschaftlichen Spektren. Und das ist vielleicht heutzutage etwas schwerer nachzuvollziehen, weil solche Vorstellungen heutzutage tabuisiert sind und sich einige Leute hüten, darüber zu sprechen. Aber ich kriege das in meiner Arbeit, also ich arbeite mit Jugendlichen auch zum Thema Antisemitismus, ich kriege das immer wieder mit, dass das auch an Schulen vermittelt wird, dass die Nazis die Juden so gehasst hätten, weil die Juden so reich waren. Und das ist dann noch nicht mal, das Fatale daran ist, es ist noch nicht mal böse gemeint von den Leuten, die es so vermitteln, sondern sie versuchen sich so Geschichte zu erklären. Aber würde es diese ganzen Vorstellungen nicht geben, dass zwischen Juden und Geld ein ganz besonderer Zusammenhang besteht, dann gäbe es auch so etwas wie einen strukturellen Antisemitismus nicht. Also es braucht immer beides. Es braucht zu der Struktur, zu den strukturellen Parallelen auch immer noch inhaltliche Gemeinsamkeiten. Und die gab es auch in den 20er Jahren. Ich habe nämlich nicht die ganze Wahrheit gesagt, als ich gesagt habe, der Ausdruck Finanzkapital kam 1925/26 in der roten Fahne besonders vor, sondern er wurde auch vorher schon benutzt. Und zwar vor allen Dingen im Jahr 1923. 1923, das kurze Erinnerung, 1923 war das Jahr, in dem eigentlich die Weltrevolution losgehen sollte und sie sollte in Deutschland losgehen. So war jedenfalls der Plan der Kommunistischen Nationale. Also 1923 würde hier in Deutschland die Revolution erfolgen und dann würde die Kette weltweit weitergehen. Und um das auch zu schaffen, setzte die KPD auch ganz offensiv und ganz ausdrücklich auf eine Taktik, die heute als der Schlageter-Kurs bekannt geworden ist. Die KPD ging nämlich auf völkische und nationalistische Parteien und Gruppierungen zu und versuchte in diesem Milieu noch weitere Anhängerinnen und Anhänger zu gewinnen. Und das machten selbst Parteivorsitzende oder Mitglieder der Parteizentrale, des späteren Zentralkomitees. Und in diesen Diskussionen wurde der Begriff Finanzkapital benutzt und es wurde auch von Seiten der Kommunistinnen und Kommunisten eingeräumt, dass es so etwas wie ein jüdisches Finanzkapital gäbe. Also Hermann Remmele, Mitglied der Parteizentrale und des späteren Zentralkomitees, hielt 1923 eine Rede auf einer Versammlung der NSDAP. Die Rede wurde komplett in der roten Fahne abgedruckt, unter anderem mit folgender Passage. Und jetzt kommt eine Redepassage mit Zwischenrufen auf Seiten der Faschisten. Also, Remmele sagt, Sie, die Faschisten, geben nun an, das jüdische Finanzkapital zu bekämpfen. Schön, tun Sie das, einverstanden. Dann vermerkt das Protokoll stürmischer Beifall bei den Faschisten. Aber Sie dürfen eines nicht vergessen, das Industriekapital. Dann vermerkt das Protokoll, Zuruf bei den Faschisten bekämpfen wir genauso. Und dann Remmeles Pointe, denn in Wirklichkeit ist das Finanzkapital nichts anderes als das Industriekapital. Diese Argumentation war typisch für das Jahr 1923 und auch für spätere Auseinandersetzungen mit der NSDAP. Es war immer so, ja, ihr seid ja zum Teil schon auf dem richtigen Weg, aber ihr müsst eben noch weitergehen. Also ihr müsst das ganze Kapital angreifen. Also das heißt, Remmele führte nicht, 1923 noch nicht, alle Probleme auf das Finanzkapital zurück. Da blieb die KPD auch bis Ende der Weimarer Republik skeptisch. Nicht alle Probleme ließen sich darauf zurückführen, aber gleichzeitig eine immer größere Fokussierung auf dieses Finanzkapital. Aber dass das Finanzkapital jüdisch sei, was auch immer das heißen sollte, also ein religiöses Bekenntnis, ein nationales oder kulturelles Selbstverständnis oder eine rassistische Zuschreibung, was bei dem Publikum, vor dem Remmele gesprochen hatte, zu erwarten war, daran formulierte Remmele überhaupt keine Zweifel und darüber konstruierte er auch eine partielle Übereinstimmung mit seinem Publikum. Und diese Identifikation von Börsen oder Finanzkapital fand sich 1923 in mehreren Veröffentlichungen der KPD. Heinrich Brandler, Vorsitzender der KPD zu dieser Zeit, gebrauchte im gleichen Jahr für eine ähnliche Argumentation den Ausdruck das verjudete Finanzkapital. Auch da war die Argumentation, ihr müsst nicht nur gegen das verjudete Finanzkapital sein, sondern auch gegen das Industriekapital. Und für diejenigen von euch, die sich schon mal mit dem Antisemitismus in der KPD beschäftigt haben, kommt euch vielleicht eine Argumentation von Ruth Fischer bekannt vor, die sie auch in einer Rede verwendete oder in einem Wortwechsel verwendete, auf einer Veranstaltung, zu der vor allen Dingen völkische Studierende eingeladen waren. Und ich will nur auf eine Sache hinweisen, nämlich darauf, wie sie in dieser Argumentation den Begriff Börsenjobber verwendet. Also das Zitat, was einige vielleicht schon kennen von euch, lautete, Sie rufen auf gegen das Judenkapital, meine Herren. Wer gegen das Judenkapital aufruft, meine Herren, ist schon Klassenkämpfer, auch wenn er es nicht weiß. Sie sind gegen das Judenkapital und wollen die Börsenjobber niederkämpfen. Recht so, tretet die Judenkapitalisten nieder, hängt sie an die Laterne, zertrampelt sie. Aber, meine Herren, wie stehen Sie zu den Großkapitalisten, den Stinnes, Klöckner? Also vermutlich hat sie den Ausdruck Judenkapital von ihrem Publikum übernommen, aber es ist bemerkenswert, dass sie ihn im weiteren Verlauf der Argumentation mit Börsenjobber übersetzt. Also da ist zwar nicht die Rede vom Finanzkapital, aber man merkt sofort, sie konstruiert den gleichen Zusammenhang. Ich bin übrigens immer wieder amüsiert, wenn ich lese, wie diese Vortragsveranstaltung heute Abend auf der Tafel da oben angekündigt wurde. Also Rudolf Kistenmacher, Proletarier aller Länder. Das bringt, glaube ich, alles, was ich sagen will, auf einen Punkt. Ich will nochmal zurückkehren zu der Ausgangsfrage, was ist eigentlich Antiimperialismus? Wenn man den Begriff ganz wörtlich nimmt, dann heißt das, Antiimperialismus ist eine Position gegen Großmachtstreben. Und das würde, wenn man das wörtlich nimmt, bedeuten, es geht eben nicht nur darum, die Macht eines bestimmten Imperiums oder eines bestimmten Imperialisten zu brechen, sondern, genau verstanden, müsste die antiimperialistische Position in dem Kampf gegen Imperialismus zugleich jegliches Großmachtstreben aufheben. sehr anspruchsvolle Position. Dass das mit der Realpolitik heutiger Anti-Imps nicht so der Fall ist, sieht man an der bizarren Solidarität mit Assad aktuell oder Ahmadinejad oder vor rund 10 Jahren mit Saddam Hussein. Ich erwähne das deswegen, weil ich angefangen habe mit einem Lenin-Zitat. Lenin hatte sich Notizen gemacht, was er als Entwurf bei dem Kongress der Kommentaren zum Themenkomplex nationale und koloniale Frage beitragen will. Und in diesem Text, und das finde ich für die heutige Diskussion interessant, betonte Lenin die Notwendigkeit, den Pan-Islamismus und ähnliche Strömungen zu bekämpfen, die die Befreiungsbewegung gegen den europäischen und amerikanischen Imperialismus mit einer Stärkung der Position der Khane, der Gutsbesitzer, der Mullahs und so weiter verknüpfen wollen. Also das ist wiederum das, was ich meinte mit, es gibt einen gewissen Unterschied zwischen Lenins Position und heutigen antiimperialistischen Positionen, dass Lenin durchaus das Problem sah, dass wenn man gegen die eine Großmacht kämpft, man sich womöglich eine falsche Solidarität mit anderen Großmachtbestrebungen einhandelt. Wie das aber bezogen war auf die sogenannten unterdrückten Völker, das hat Josef Berger, Mitglied der Kommunistischen Partei Palästinas und Anfang der 30er Jahre in der antiimperialistischen Liga aktiv, sehr allgemein in seinen Erinnerungen formuliert. Also die Position der Kommentaren stellte Josef Berger folgendermaßen dar: Der Nationalismus der Bevölkerung in den Kolonien sollte gefördert und als Waffe gegen den Imperialismus genutzt werden. Die Bevölkerung in den Kolonien könnte später mit dem Anwachsen des Proletariats und des politischen Lebens von diesem Nationalismus wieder entwöhnt werden. Also das, finde ich, drückt sehr gut die Hoffnung aus, wie man einerseits auf den Nationalismus setzen konnte und gleichzeitig hoffen konnte, dass der kein Problem darstellt. Und das bedeutete aber implizit auch, und das wurde auch offen formuliert, zwischen einem guten Nationalismus zu unterscheiden auf der einen Seite, also dem Nationalismus der unterdrückten Völker, und einem schlechten Nationalismus, nämlich dem der imperialistischen Staaten. In einem Artikel in der Roten Fahne hieß es, nationale Befreiungsbewegungen verfochten objektiv stets proletarische Interessen, denn letztlich würde ihnen der Verrat ihrer Bourgeoisie an der nationalen Sache offenbar werden. Und diese Hoffnung stand im Widerspruch zu der Tatsache, und diese Tatsache musste man auch zur Kenntnis nehmen, das blieb auch selbst der KPD nichts anderes übrig, dass nationale Bewegungen in den Kolonien von den jeweiligen herrschenden Klassen beeinflusst oder sogar angeführt wurden. Und deswegen stellte der Beitrag unterdrückte nationale Minderheiten ganz grundsätzlich fest, die Arbeiterschaft darf sich nicht dadurch beirren lassen, dass auch imperialistische Mächte diese Bewegung zu ihren Zwecken zu missbrauchen versuchen und unter Umständen unterstützen. Und es wurde auch nochmal sehr deutlich, diese Konflikte im Gründungsjahr der Liga gegen den Imperialismus 1927. In China nämlich unterstützte die Kommunistische Internationale nicht nur die 1921 gegründete Kommunistische Partei Chinas, sondern auch die bürgerlich-nationale Befreiungsbewegung Kuomintang, die eher als die KP Chinas in der Lage zu sein schien, die britische Vorherrschaft militärisch zu besiegen. Die Mitglieder der Kommunistischen Partei Chinas waren zudem aufgerufen, zugleich der Kuomintang beizutreten. 1925 hatte die Rote Fahne bereits eine Veranstaltung mit Ruth Fischer, Ernst Thälmann und Chen Ting-Ku unter der Überschrift China den Chinesen angekündigt. Und in einem anderen Beitrag über Shanghai berichtete ein chinesischer Genosse, Shanghai gehört also nicht den Chinesen, sondern den Imperialisten. Nicht durch Krieg, nicht aufgrund von Verträgen sind sie zur Macht gelangt, sondern Stückchen für Stückchen haben sie sich von Shanghai geraubt und einen Staat innerhalb der Stadt gebildet. Im Februar 1927 organisierten die Gewerkschaften in Shanghai einen Arbeiteraufstand und setzten auf die Unterstützung durch die Kuomintang. Die Kuomintang blieb aber tatenlos. 2 Monate später nahm die Kuomintang Shanghai ein und blieb nicht nur tatenlos, sondern Chiang Kai-shek veranstaltete am 12. April 1927 in der ganzen Stadt Shanghai ein groß angelegtes Massaker unter den Kommunisten und militanten Arbeitern. Die KP Chinas und die Gewerkschaften wurden hinweggefegt. Der bereits erwähnte Arthur Rosenberg verließ unter anderem deswegen die KPD. In einer in der Tageszeitung der SPD, dem Vorwärts, veröffentlichten Erklärung nannte er die kommunistische Niederlage in China und die Unterordnung der verschiedenen kommunistischen Parteien unter die Moskauer Politik als Gründe für seinen Austritt. Wenn man die antiimperialistische Sprechweise zitieren wollte, könnte man sagen, im April 1927 gehörte Shanghai den Chinesen. Aber das bedeutete eben nicht, dass die KP China in Shanghai regierte. Und es bedeutete auch nicht die Befreiung des chinesischen Proletariats. Und jetzt möchte ich abschließend noch etwas länger an die Position von Rosa Luxemburg erinnern, von der ich glaube, dass sie die bessere Position eigentlich gewesen wäre, aber sie war leider weitgehend folgenlos für die Entwicklung des Marxismus-Leninismus. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie weit man heute an sie anknüpfen kann, aber ich finde, es sind einige Aspekte in ihrer Analyse des Imperialismus, die sie in ihrem 400 Seiten starken Buch Die Akkumulation des Kapitals, ein Beitrag zur ökonomischen Erklärung des Imperialismus 1912 vorgenommen hatte, also 4 Jahre bevor Lenin seine Broschüre publizierte. Anders als bei Lenin stand die Auseinandersetzung mit dem Imperialismus bei Luxemburg ganz am Schluss, also ganz wörtlich zu nehmen in den letzten Kapiteln ihres Buches, und ergab sich aus ihrer Exegese von Marx das Kapital. In die Akkumulation des Kapitals ging Luxemburg der Frage nach, wie im Anschluss an Marx die erweiterte Reproduktion zu verstehen sei, und analysierte dabei ein Problem, das man auch heute kennt, nämlich warum es in kapitalistischen Gesellschaften trotz eines immensen Reichtums notwendig gleichzeitig zu Überproduktion, Engpässen und Unterversorgung komme. Und schrieb dann, ich zitiere, das, was man als den periodischen Zyklus der Mattenkonjunktur, Hochkonjunktur und Krise bezeichnet, ist die auffälligste Eigentümlichkeit der kapitalistischen Reproduktion. Luxemburgs Interpretation ging insofern über Marx' Darstellung hinaus, als sie aus den inneren Widersprüchen des Kapitalismus folgerte, dass die kapitalistische Produktion und Reproduktion nur funktionieren könne, solange es noch nicht oder vorkapitalistische Gesellschaften gäbe. Wäre die ganze Welt der kapitalistischen Wirtschaftsform unterworfen, würde, so Luxemburgs Position, der Kapitalismus an sich selbst zugrunde gehen. Ihr Buch schloss mit folgender Aussage, ich zitiere, der Kapitalismus ist die erste Wirtschaftsform mit propagandistischer Kraft, eine Form, die die Tendenz hat, sich auf dem Erdrund auszubreiten und alle anderen Wirtschaftsformen zu verdrängen, die keine andere neben sich duldet. Er ist aber zugleich die erste, die allein ohne andere Wirtschaftsform als ihr Milieu und ihren Nährboden nicht zu existieren vermag, die also gleichzeitig mit der Tendenz, zur Weltform zu werden, an der inneren Unfähigkeit zerschellt, eine Weltform der Produktion zu sein. Und Luxemburgs alternative Bezeichnung für die eben beschriebene Tendenz des Kapitalismus zur Weltform zu werden, war Imperialismus. Oder anders ausgedrückt, Imperialismus, so Luxemburg, sei der politische Ausdruck des Prozesses der Kapitalakkumulation in ihrem Konkurrenzkampf um die Reste des noch nicht mit Beschlag belegten nicht-kapitalistischen Weltmilieus. Und diese nicht-kapitalistischen Teile der Welt umfassten zu der Zeit, als Luxemburg ihre Studie verfasste, geografisch, wie sie schrieb, noch die weitesten Gebiete der Erde. Das Buch von Rosa Luxemburg ist zwar gelesen worden, ist auch verrissen worden von bekannten Sozialistinnen und Sozialisten, aber vor allen Dingen Männern, ist aber dann von in der KPD, soweit ich es weiß, nicht mehr großartig zur Kenntnis genommen worden. Die Grundthese ihres Buches vertrat sie aber in einem Text, der sehr viel bekannter war innerhalb der KPD, nämlich der Broschüre Die Krise der Sozialdemokratie, also auch veröffentlicht unter dem Titel Die Junius-Broschüre. Und da trifft sie folgende Aussage, die man auch heutigen antiimperialistischen Linken ins Stammbuch schreiben könnte, nämlich: Die imperialistische Politik ist nicht das Werk irgendeines oder einiger Staaten, sie ist das Produkt eines bestimmten Reifegrads in der Weltentwicklung des Kapitals, eine von Hause aus internationale Erscheinung, ein unteilbares Ganzes, das nur in allen seinen Wechselbeziehungen erkennbar ist und dem sich kein einzelner Staat zu entziehen vermag. Also Imperialismus war nach Luxemburgs Darstellung die Folge eines strukturellen Problems. Dieses Problem offenbarte sich nach Luxemburg nicht nur in fehlenden Absatzmöglichkeiten für die große Menge an Waren aus den kapitalistischen Metropolen oder in der Notwendigkeit, über ein Reservoir preiswerter Arbeitskräfte verfügen zu können. Also das war auch Grund für den Imperialismus. Aber das Kernproblem nach ihrer Analyse war, dass die Wirtschaftsform selbst sich ausdehnen musste. Also es ging um die Akkumulation des Kapitals, um die Möglichkeit, investieren zu können, sodass Geld zu mehr Geld wird. Und das, deswegen musste die Wirtschaftsform sich auch in die Kolonien ausbreiten. Die kapitalistische Akkumulation vollzieht sich nach Luxemburgs Analysen an zwei Formen oder an zwei Fronten gewissermaßen gleichzeitig. Als rein ökonomischer Prozess in der Fabrik und auf der anderen Seite als offene Gewalt und Kriege in der sogenannten Dritten Welt. Diese Seite der Kapitalakkumulation, schrieb Luxemburg, vollzieht sich zwischen dem Kapital- und nicht-kapitalistischen Produktionsformen. Ihr Schauplatz ist die Weltbühne. Hier herrschen als Methoden Kolonialpolitik, internationales Anleihesystem, Politik der Interessensphären, Kriege. Hier treten ganz unverhüllt und offen Gewalt, Betrug, Bedrückung, Plünderung zutage. Und es kostet Mühe, unter diesem Wust der politischen Gewaltakte und Kraftproben die strengen Gesetze des ökonomischen Prozesses aufzufinden. Die imperialistische Phase der Kapitalakkumulation oder die Phase der Weltkonkurrenz des Kapitals ließ sich an spezifischen Operationsmethoden erkennen. Auswärtige Anleihen, Eisenbahnbauten, Revolutionen und Kriege. Also wie gezeigt, Luxemburgs Schilderungen dieser Gewaltförmigkeit waren durchaus drastisch. Krieg, Gewalt, Betrug und Plünderung. Aber trotz dieser drastischen Schilderung formulierte Luxemburg ganz anders als die parteikommunistische Linke nach ihr keine genuin antiimperialistische Position. Das kann man auch anders ausdrücken. Luxemburg benannte kein neues revolutionäres Subjekt, also keine Erweiterung des Slogans Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Unterdrückte Völker der Welt, das war nicht ihre Position. Einer der Gründe dafür war, dass Luxemburg gegenüber dem nationalen Befreiungskampf oder dem Selbstbestimmungsrecht der Nationen überaus skeptisch war. Anders als die Mehrheit in der zweiten sozialistischen und dann auch der dritten kommunistischen Internationale unterschied Luxemburg genau zwischen proletarischen auf der einen Seite und nationalen Interessen auf der anderen Seite. In ihrer Kritik der russischen Revolution schrieb sie 1918, das Zitat famose Selbstbestimmungsrecht der Nationen, auf das sich auch die Bolschewiki beriefen, sei nichts als hohle, kleinbürgerliche Phraseologie und Humbug. Und in einem Fragment über Krieg, nationale Frage und Revolution warnte sie im gleichen Jahr vor den Folgen, die sich daraus ergaben, dass eine sozialistische Linke sich dem Ziel der nationalen Befreiung verschreibe. Zitat: Der Gedanke des Klassenkampfs kapituliert hier formell vor dem nationalen Gedanken. Von allen Seiten melden sich Nationen und Nationchen mit ihren Rechten auf Staatenbildung an. Dafür würde sie 1932 dann endgültig und definitiv im Zentralorgan der KPD in der Roten Fahne kritisiert. Ich zitiere aus der Roten Fahne: Zu denen, die gegen die bolschewistische Auffassung in der nationalen Frage kämpften, gehörte auch Rosa Luxemburg. Sie war der Auffassung, dass die polnische Sozialdemokratie nicht für das Selbstbestimmungsrecht Polens eintreten dürfte, weil sie dadurch in eine Einheitsfront mit der polnischen Bourgeoisie käme. Das ist insofern besonders bemerkenswert, weil bis 1933 stand in der Kopfzeile der Roten Fahne gegründet von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Also sie blieb nach wie vor die ganz große Ikone für die KPD, aber hier wurde unter der Überschrift Rosas Fehler ganz klar gesagt, in der Frage der nationalen Befreiung vertritt sie die falsche Position, nicht unsere Position. Und in der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, die in den 60er Jahren in der DDR erschien, wurde über die Politik der KPD am Ende der Weimarer Republik festgehalten, die Parteiführung wandte sich gegen jede Unterschätzung nationaler Interessen, gegen Tendenzen eines nationalen Nihilismus, gegen Auffassungen, die die Einheit von proletarischem Internationalismus und Patriotismus negierten und stattdessen einen Gegensatz zwischen diesen beiden Komponenten der proletarischen Haltung zur Nation konstruierten. Da wird der Name Luxemburg dann nicht mehr genannt, aber man hört aus den Formulierungen, Luxemburg war gemeint. Rosa Luxemburgs Ablehnung des nationalen Befreiungskampfs war nicht erst eine Reaktion auf den Ersten Weltkrieg, bei dem die Gefahr des Nationalismus auch innerhalb des Proletariats offenbar geworden war. In einem grundlegenden Buch zu diesem Thema mit dem Titel Nationalitätenfrage und Autonomie, das Rosa Luxemburg auf Polnisch verfasst hatte und das erst seit dem vergangenen Jahr auf Deutsch vorliegt, schrieb Luxemburg 1908, die Sozialdemokratie sei, Zitat, aufgerufen, nicht das Selbstbestimmungsrecht der Nation zu verwirklichen, sondern nur das Selbstbestimmungsrecht der arbeitenden Klasse, der ausgebeuteten und unterdrückten Klasse des Proletariats. Und in diesem Zusammenhang hatte sie sich dezidiert gegen das Selbstbestimmungsrecht der Nationen ausgesprochen, auf das sich die Sozialistische Internationale 1896 in London verständigt hatte. Diese Formel sei, so Luxemburg, entweder eine leere und zu nichts verpflichtende Phrase, oder aber sie drückt die bedingungslose Pflicht aus, alle nationalen Bestrebungen durch die Sozialisten zu unterstützen, doch dann ist sie ganz einfach falsch. Sie formulierte ihre Position auch als Reaktion auf die Auseinandersetzung der polnischen Sozialdemokratie. Die polnische Sozialistische Partei verknüpfte ihre sozialen Forderungen mit der Wiederherstellung Polens. Von der Forderung nach Wiederherstellung Polens distanzierte sich Luxemburg. Der Gedanke, das moderne Proletariat könnte als eigenständige und seine Interessen bewusste Klasse erst noch den modernen Nationalstaat schaffen, sei, so Luxemburg, reaktionär. Die geschichtliche Aufgabe des Proletariats sei ganz im Gegensatz die Abschaffung dieses Staats als politische Form. Man muss natürlich, um diese Entschiedenheit auch zu verstehen, sich an das Jahr, in dem sie das schreibt, erinnern, 1908. Also das war lange vor dem Scheitern dem endgültigen Scheitern der Weltrevolution 1923. Zu dem Zeitpunkt ging noch die Mehrheit innerhalb der sozialistischen und kommunistischen Parteien davon aus, dass es zur Weltrevolution kommen müsste. In diesem Buch Nationalitätenfrage und Autonomie schrieb sie, nicht ein an jedes gesonderte Fleckchen Erde gepasster Sozialismus, nicht die Diktatur im letzten Winkel ist die historische Mission des Proletariats, sondern die Weltrevolution, deren Ausgangspunkt aber die großstaatliche Entwicklung ist. Und deshalb, so Luxemburg weiter, sei die Sozialdemokratie in allen Ländern eine entschiedene Gegnerin von Partikularismus und Föderalismus. Was sie in ihrem Buch anerkannte, war das Recht auf die Gleichberechtigung, also der Anspruch auf die Gleichberechtigung aller Nationalitäten. Aber dafür, sagte sie, braucht es keine Abspaltung von Nationalstaaten und keine Schaffung von neuen Nationalstaaten. Also wofür sie meinte, dass sich die Sozialdemokratie noch zu engagieren habe, sei die Gleichberechtigung aller Sprachen und aller Kulturen. Jeder Mensch sollte das Recht haben, seine eigene Sprache zu sprechen, auch in ihr unterrichtet zu werden und publizieren zu können. Aber es ging eben nicht um die Forderung, einen eigenen Staat aufzubauen oder einen neuen Staat zu schaffen. Ich will noch den letzten Punkt kurz benennen, der die entscheidende Differenz zu dem, was dann in den 20er Jahren so populär geworden ist. Ich komme auch gleich zum Schluss. Also die Differenz zur Mehrheit in der kommunistischen Internationale ergab sich nicht nur aus diesem klar antinationalen Standpunkt, sondern Luxemburg konzentrierte sich in ihrer Kritik des Imperialismus auf strukturelle Probleme und die strukturellen Ursachen des Imperialismus. Also um nochmal den entscheidenden Teilsatz aus dem eben gegebenen Zitat zu wiederholen. Sie hatte eingeräumt, dass es schwer sei, unter diesem Wust der politischen Gewaltakte und Kraftproben die strengen Gesetze des ökonomischen Prozesses auszumachen. Aber genau das sei das, was die marxistische Linke zu leisten habe. Und das heißt eben auch, ihre Gesellschaftskritik sollte nicht die Schuldigen ermitteln, die vermeintlich hinter den Ereignissen stünden, sondern die strukturellen Phänomene, die unter dem Offensichtlichen liegen. Dieser Unterschied zwischen einer strukturellen und einer personalisierenden oder personifizierenden Analyse war für die weitere Entwicklung der antiimperialistischen Position bedeutsam. Ich hoffe, ich habe das gezeigt am Beispiel von Lenin, wie das gerade bei Lenin umkippt. Also obwohl ich sagen würde, er versucht noch das eine und es passiert ihm das andere. Also er versucht noch eine strukturelle Analyse und gerät in Ansätzen schon zu einer personalisierenden Darstellung. Meine Vermutung ist, dass das Falsche an der anti-imperialistischen Position gleichzeitig das Verlockende ist. Also das, was diese Position heute noch so attraktiv macht. Und ich habe mir sagen lassen, wir haben ja in Hamburg eben diese alten Anti-Ims, aber die haben auch keine Nachwuchssorgen. Und ich habe mir sagen lassen, dass es auch hier in Berlin kein Problem gibt, Nachwuchs für anti-imperialistische Gruppen zu finden. Und ich würde sagen, dass das Falsche ist gleichzeitig das Attraktive an dieser Position, nämlich die Vorstellung, man könnte des Imperialismus oder auch des Kapitalismus an irgendeinem Punkt in der Welt habhaft werden. Also international macht sich dann immer wieder der Imperialismus an den USA oder auch am Zionismus fest, an Israel. Und man kann im Umkehrschluss dann auch sagen, und die, die gegen die sind, das sind unsere Verbündeten. Auf der lokaleren Ebene kann man dann eben sagen, Imperialismus und Kapitalismus bekämpfen heißt im plattesten Sinne bei McDonald's die Scheiben einzuschmeißen. Um zum Schluss Moshe Postone zu zitieren, der in so einem Kontext immer zitiert werden muss. Moshe Postone schreibt in einem neueren Artikel, der antiimperialistische Befreiungskampf konnte sich zu einer Revolte des authentischen und konkreten Besonderen gegen die homogenisierende Dynamik der abstrakten Herrschaft stilisieren. Gleichzeitig ist diese Herrschaft in verdinglichter Weise als Herrschaft der Vereinigten Staaten und in vielen Fällen des Zionismus dargestellt worden. Vielen Dank erstmal für euer Interesse.